Zu Ehren der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas besuchten jüngst die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen und Institutionen verschiedener Länder die Botschaften der TVRK. Unter ihnen waren ein Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, der Vorsitzende der Befreiungsbewegung Sozialdemokratischen Partei von Sao Tome und Príncipe, der Landesvorsitzende der Fortschrittspartei des Volkes Nigerias, der Chefsekretär des italienischen Zuzeideologie-Studienkomitees, der Chefsekretär des italienischen Zuzeideologie-Studienzentrums Mailand und der Arbeitsplatzdirektor der kuwaitischen Firma für Akkord Arbeit und Handel Dream Al Mustaqbal. Sie legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und an den Kunstwerken, auf denen sie zusammenstehen, Blumenkörbe und Sträuße nieder und bezeigten mit Verbeugung ihre Hochachtung vor ihnen.